Dialoge, Seite 197, Montesquieu. Mit anderen Worten, du verlöscht, du beschlagnahmst zu deinem Vorteil sogar den letzten Schimmer selbstständigen Denkens. Machiavell, ich beschlagnahme gar nichts. Montesquieu, gestattest du anderen Lehrern als den deinigen, dass sie die Wissenschaft mit denselben Mitteln und ohne Ermächtigung gemeinverständlich machen? Machiavell, was fällt dir ein? Willst du, dass ich Clubs zulasse? Anmerkung Fleischhauer. Es ist drollig, wie der Verfasser der Protokolle den Ausdruck gemeinverständlich machen benutzt, um zum Anschauungsunterricht überzugehen. Weiter im Text.